Nicht nur im Totem unterschieden sich die Völker voneinander, sondern auch durch die Kleidung. Die Heiligen Gottes, die Germanen, trugen zur Unterscheidung von den Anhängern des großen Tieres des Niederrassentums weiße Kleider. Siehe Johannes Offenbarung 7 und 19. Weiß ist die Farbe der Unschuld, der Gerechtigkeit, der Reinheit, rot die Farbe des Niederrassentums. Heute noch bevorzugt der Germane die lichten Farben des Himmels, weiß, blau, gold. Die Niederrassigen die dunklen Farben, insbesondere rot. Siehe hierüber die vorzüglichen Untersuchungen von A. Harpf, Natur und Kunstschaffen, Jena 1910 bei Kostenoble. Weiß, Schwarz und Rot sind heute noch politische Farben, Kreuz und Hakenkreuz, das Sonnenrad, das Zeichen der Lämmer, der Germanen, der hebräische Sowjetstern, das des Niederrassentums. 1914 wurde die Schlange, der Satan, los, verführte die Heiden, die Untiere, die Niederrassigen an allen Enden der Erde und führte sie zum Vernichtungskampf gegen Kreuz und Lamm, das ist gegen das Germanentum bzw. dessen Hauptvertreter, das Deutschtum, und nicht zum ersten Male in der Weltgeschichte. Wer gegen das Hakenkreuz kämpft, streitet somit für das Niederrassentum und gegen das Deutschtum und dessen Zeichen. Die Germanen ehrten ihre berühmten Helden und Führer, die Asen, in religiösen Feiern. Gerne betrachtete man ihre Sinnbilder in der Sternenwelt, die den kühnen Wikingern schon vor Jahrhunderttausenden Wegweiser auf ihren Seefahrten wurden. Von einer göttlichen Verehrung derselben war keine Rede. Der Gottesdienst der Germanen bestand nur in sinnigen Naturfesten und Gedenkfeiern. Das Niederrassentum dagegen, dem die an Körpergröße, Kraft, Wissen und Weisheit gewaltig überragenden, mit einer riesigen Machtfülle ausgestatteten Asen als höhere, furcht- und schreckenerregende Wesen erschienen, beteten sie an, woraus der Sternen- und Götzendienst der großen Tiere und Bastarde erwuchs. Die Asen erschienen öffentlich in weißer Kleidung und auf weißem Pferd, siehe Johannes Offenbarung. Das weiße Pferd galt als edles Pferd und wurde bis vor 1000 Jahren beim Opfern und Wahrsagen gebraucht. Deutsche Königinnen reisten noch vor wenigen Jahrhunderten auf weißen Pferden. Das weiße Pferd war ebenfalls Stammeszeichen, siehe Johannes Offenbarung. Das Aussehen der Asen wird des Öfteren beschrieben, siehe Johannes Offenbarung 4,3, 14,1-3, 19,5, 19,11-15, 20,11. Das Haupthaar der reinen Arier war weißblond, die Haut schneeweiß, die durchsichtigen, strahlenden Augen erschienen den Niederrassigen wie Feuerflammen, ihre Stimme als Donner und großes Wasserrauschen. Siehe Johannes Offenbarung 1, 13-14, 19,6, 16,2-6, 14,1-3, 19,5, 20,11 und Hesekiel 4, 7. Für den Anthropologen ist die arische Herkunft der Asen außer Zweifel. In der Johannes-Offenbarung 12,1 wird eine Asenkönigin beschrieben. Der Mond zu ihren Füßen deutet auf eine biblische Darstellung der Freia oder Maria, wie sie Karl der Große im Freia-Tempel zu Magdeburg fand. Bemerkenswert ist, dass die Krone der Asenkönigin aus 12 Sternen bestand. Die 12 Asen sorgten für ein ganz ausgezeichnetes Staatsgesetz und eine gesunde Bodenordnung. Der Boden war lediglich Wohn- und Werkstätte und der Gottheit geweiht. Siehe Psalm 24, 1 und 22. Dass sich diese Psalmen auf die Erde, das ist auf das Ida-Feld auf Atlantis beziehen, besagt Psalm 24, 2, wo ausdrücklich bestätigt wird, dass dieses an dem Meere und an den Wassern lag. Also Staatseigentum. Reste dieses altatlantisch-arischen Bodengesetzes finden sich noch in Moses 3, 25. Bei der Eroberung Mittelamerikas durch die Spanier und Portugiesen herrschte dort noch zum Teil das ideale atlantisch-arische Bodenrecht. Die Staatsgrundsätze fanden sich nach den Berichten Platos auf einer Säule von Messing im Tempel des Poseidon auf der Walhalla-Burg eingegraben. Die Edda erwähnt Gesetze auf goldenen Tafeln. Wieder werden die wundersamen goldenen Tafeln im Grase sich finden, die vor Urtagen ihr eigen waren. Der Seherin Gesicht. Unter den weisen Staatsgesetzen der Asen blühte der arische Staat auf Atlantis auf, wie noch kein Staat vor und nach ihm. Jeder konnte glücklich unter seinem Feigenbaum wohnen, so dass es verständlich ist, wenn die alten Überlieferungen von einer Insel der Seligen oder Glücklichen reden. Vergleiche auch Psalm 104 und 107.